Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute mit R-Case, eine Stunde lang an den Plattentellern. Und wir starten rein mit Third Culture, One From Me, ist das neu gegründete künstlerische Joint Venture von dem Iren Sean und dem Deutsch-Italiener Sascha Robotti. Die haben sich beide in L.A. niedergelassen und liefern die erste vollständige EP auf Dynamic. Danach haben wir Okanan und Azur. Get Physical hat da nämlich ein neues Projekt am Start. Cuba heißt das, von dem kubanischen Duo Pausa. Das Get Physical Label, das hat in letzter Zeit viel Zeit damit verbracht, Partnerschaften mit lokalen DJs und Partycrews auf der ganzen Welt einherzugehen. Und damit wollen sie die lokale Szene stärken. Echt gut geworden und hört ihr gleich bei uns im Clubding. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Thank you. Giovanni Bravo, Lubo Torte la Vega mit Sunshowers. Der Track, der ist wirklich von Anfang an schön warm, einladend. Open Air, House Grooves, organische Percussion, geile Drums, schöne Kicks. Das Ding geht richtig schön ab. Ist am 25. November erschienen. Jetzt für euch eine am 18. November erschienene Nummer. Das dritte Studioalbum des Hamburger Techno Marching Band Meute ist erschienen. Ihr wisst schon, die mit den roten Jacken. Heute hören wir den Lead-Track daraus. Tikino heißt er. Er ist der erste Song der Platte. Und danach gibt's für euch GB Harrison mit Caliento. Next up in diesem Herbst, schon fast eher ja so ein bisschen Winter, langjähriger Resident mit brandneuer Single, ist außerdem sein Debüt auf Danny Howards Nothing Else Matters Imprint. Wird richtig, richtig, richtig schön und die Clubs definitiv aufmischen. Ihr hört das Clubding.

mit What Comes Around im Extended Mix. Das ungarische DJ- und Produzentenduo Mosaik hat sein Debüt in diesem November auf Tool Rooms Tracks Imprint gegeben und schließt ihre brandneue Single What Goes Around mit den ungarischen Künstlern Andrea Lane und Dave Jules zusammen. Kleiner Vorgeschmack auf den individuellen Sound von jedem Künstler. Schöne, tiefe Drums, souveräne Basslines, geiles Ding. Dave Spoon, Sticks and Stone, Outrageous, gibt's jetzt für euch. Nachdem er 2021 mit Fatboy Slims offizieller Ohrwurm des Sommers Platte Steals aus einer 10-jährigen Pause zurückgekommen ist, ist Dave Spoon wieder da. Ganz tief aus den Gewölben vom klassischen Haus. Richtig geil geworden. Danach Notre Dame, Story of My Life. Französischer DJ und Produzent. Der hat mit der EP Yummy was Schönes geliefert. Story of My Life ist so dramatisch, bisschen wirts und zerbrechlich. Hat aber einen schönen Kick, macht Spaß. Matchy haben wir direkt danach, ist zurück auf Katermucke. Erfolgreiche Arbeit setzt er fort. Und die Jizzer DJs, Acid Nacht. Buzzer-Ding. Club-Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. We'll be right back. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. We'll be right back. Clubding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. kantigen, starken Techno bei uns im Clubding. Roman Adam, By The Way, kehrt zu Senso Sounds zurück, nachdem er im Mai seine Debüt Elevate veröffentlicht hat. Die beiden Tracks sind perfekt für ihn vorbereitet. Ist einfach er. Jetzt für euch eine Stunde lang R-Case in the Mix. Ist in den Staaten geboren. Charlie Duncker heißt er besser. In der Welt bekannt auf den Bühnen der elektronischen Musik zu Hause. Und jetzt eine Stunde lang bei uns im Clubding an den Plattentellern. Origami. Thank you.

Cause I got my drugs from Amsterdam. Hey. Just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. All my ladies, pop your backs with it, bounce with it, drop with it. Pills. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my